Anlässlich des 36. Jahrestages des Volksaufstandes in der südkoreanischen Stadt Gwangju fand kürzlich in London eine Veranstaltung der fortschrittlichen Parteien und Organisationen Großbritanniens statt. In der Veranstaltung betonte der Redner Folgendes: Der Volksaufstand in Gwangju sei eine heroische Erhebung der Südkoreaner dafür gewesen, die Kolonialherrschaft der USA über Südkorea und die Diktatur der Militärfaschisten von Son Doofan zu beendigen und die Souveränität, Demokratie und Vereinigung zu verwirklichen. Man solle der Kolonialherrschaft der USA in Südkorea ein Ende setzen, um den Wunsch der Kämpfer des Volksaufstandes in Gwangju zu erfüllen.